Erster, dies ist ein Psalm von David. Er floh vor seinem Sohn Absalom. Zweiter Herr, viele Leute sind gegen mich. Viele stehen auf und wollen mir schaden. Dritter, viele Leute sagen über mich, Gott wird ihm nicht helfen. Vierter, aber du, Herr, beschützt mich. Du gibst mir Ehre und machst mich stark. Fünfter, ich rief laut zum Herrn. Er hörte mich von seinem heiligen Berg. Sechster, ich legte mich hin und schlief ein. Ich wachte auf, denn der Herr hält mich. Siebter, ich habe keine Angst vor vielen Soldaten. Sie haben mich ringsum umzingelt. Achter, steh auf, Herr. Hilf mir, mein Gott. Du hast alle meine Feinde besiegt. Neunter, der Herr gibt Hilfe. Dein Volk soll deinen Segen bekommen.